Der Gesamtvorstand arbeitet in verschiedenen Kommissionen. Über ihre Tätigkeit, die nach Angabe des Vereins selbst im vollen Lichte der Öffentlichkeit erfolgt, schreibt Justizrat Salinger: Da ist zunächst das unendliche Feld einer mehr inneren Tätigkeit, wo eine ungemein wichtige Arbeit geleistet wird, von der nur der kleinste Teil der Außenwelt etwas erfährt. Wie hierbei gearbeitet wird, zeigt ein in der Judenpresse verschwiegener Aufruf vom 18. Juni 1896, worin der Zentralrat unter anderem sagt: Wie wir es dazu gebracht haben, die Staatsanwälte zum Einschreiten zu bewegen, auch das hat lange Mühe gekostet, so werden wir auch das Reichsgericht von unserem guten Rechte überzeugen. Eine richtige Rechtsprechung will erkämpft sein. Die wichtigeren Kommissionen sind nach einem Aufsatz von Justizrat Salinger: Erstens die Rechtsschutzkommission. Ihr liegt auch die Verfolgung der in der antisemitischen Presse immer wieder sich zeigenden Beschimpfungen unserer Religion und religiösen Einrichtungen ob. Zweitens eine Kommission, von der den in den Schulen seitens einzelner Lehrer und Mitschüler vorkommenden antisemitischen Ausschreitungen besondere Aufmerksamkeit geschenkt wird. Drittens eine Kommission zur Kontrolle der in den Schulen und öffentlichen Bibliotheken benutzten Bücher hinsichtlich ihres etwaigen antisemitischen Inhalts. Herr Justizrat sagt da ausdrücklich: Oft ist es gelungen, dass die anstößigen Stellen entfernt worden sind. Es wird besonders hier jeder einzelne Jude zur Mitarbeit aufgerufen. Fünftens, eine Jugendkommission. Es geht vielleicht um die Zukunft. Daher ist der Kampf im Wandervogel und ähnlichen Jugendorganisationen gegenwärtig wohl die wichtigste Aufgabe. Das Ergebnis dieses Kampfes liegt vor. Der Wandervogel, einst die hoffnungsvollste nationale Jugendbewegung, ist zerrüttet mit jüdischen Mitteln für jüdische Zwecke. Siebtens, eine Wahlkommission. Es ist nötig, dass von einer zu diesem Zwecke gebildeten örtlichen Zentralstelle aus systematisch vorgegangen wird. Das ist sowohl bei den letzten Reichstagswahlen wie auch bei den Kaufmannsgerichtswahlen vielfach mit bestem Erfolge geschehen. In einem Beschluss vom Februar 1911 wurde hierzu folgende Anweisung gegeben: Unsere Vertrauensmänner sollen innerhalb der politischen Parteien sich organisieren und auf ihre politischen Parteien derartigen Einfluss zu gewinnen suchen, dass diese nur solche Kandidaten aufstellen, welche volle Gewähr bieten für antisemitisch-gegnerische parlamentarische Tätigkeit. Das wesentliche Kennzeichen des Zentralvereins der Staatsbürger jüdischen Glaubens ist, dass er unter dem Deckmantel der Religion jede Kritik an einer verknöcherten Talmudmoral und jede Kennzeichnung jüdischen Wesens zu unterdrücken sucht. Offene und heimliche Beeinflussung hochmögender Vorgesetzter oder drohende Beschwerden bei Behörden, öffentlichen und privaten Anstalten sorgen dafür, dass jede unbequeme Erwähnung jüdischer Eigenschaften in gehässiger Weise verfolgt wird. Der Verband der deutschen Juden ist 1904 in Berlin gegründet worden. Ihm sind fast ausnahmslos alle größeren jüdischen Gemeinden und sonstigen Verbände beigetreten. Der Ständige Ausschuss in Berlin verfolgt alle angeblichen Zurücksetzungen, die die Juden ihres Glaubens halber in den verschiedenen Zweigen der Staats- oder Kommunalverwaltung, in Zivil- oder Heeresdienste erleiden. Alle 2 Jahre hält der Verband besondere Judentage ab, weil das öffentliche gemeinsame Eintreten so vieler ausgezeichneter Männer für das Judentum und für seine Rechte nicht ohne Bedeutung für die Außenwelt ist. Wichtiger allerdings als die Judentage ist die stille Tätigkeit des Verbandes, der durch zahllose Korrespondenzen und Sammlungen brauchbares Kampfmaterial zusammenträgt, zum Beispiel über die Beteiligung jüdischer Krieger an den Freiheitskriegen, und so schon wiederholt mit Erfolg bei den gesetzgeberischen Maßnahmen zu unseren Gunsten eingegriffen hat, heißt es in dem erwähnten Aufsatz von Salinger. Der Verband liefert also den Vertretern des Judentums im Parlament und der jüdischen Presse das ständige Klagenmaterial über die Zurücksetzung des konfessionellen Judentums. Das Büro dieses Verbandes stellt ferner jährlich Umfragen auf folgenden Gebieten an: Naturalisationsablehnungen und Ausweisungen, Heranziehung zum Schöffen- und Geschworenenamte, Anstellung und Beförderung jüdischer Hochschullehrer, Bestellung jüdischer Ärzte zu Amtsärzten, Zurücksetzung jüdischer Einjährigfreiwilliger, getaufte Juden in den Offizierskorps des aktiven Heeres und der Reserve, also mit anderen Worten, er wirkt für das Eindringen der Juden in alle Stände und einflussreiche Stellungen. Verein zur Abwehr des Antisemitismus. Er ist, wie behauptet wird, keine jüdische Gründung, denn es gehören ihm auch namhafte Christen an. Meist sind dies Judenstämmlinge oder Deutsche, die mit der Judenschaft finanziell, politisch oder durch Heirat versippt sind. Der Verein versendet auch eine Wochenkorrespondenz für Zeitungsredaktionen kostenfrei an über 300 Zeitungen. Auch in Wahlagitation macht der Abwehrverein gemeinschaftlich mit der Wahlkommission des Zentralvereins und wendet sich dabei besonders gegen die agrarische Presse auf dem Lande. Der Hilfsverein der deutschen Juden fördert die geistige und wirtschaftliche Entwicklung der Juden im östlichen Europa und in Asien. Für Deutschland ist er besonders gefährlich, weil er die Zuwanderung und die dauernde Einnistung der russischen und galizischen Juden bei uns unterstützt. Er hatte in der Zeit der russischen Revolution und des japanischen Krieges über 4 Millionen Mark alleine für die russischen Juden aufgebracht. Zahlreiche örtliche Wohltätigkeitsvereine der Juden erleichtern den jüdischen Einwanderern den Aufenthalt im Deutschen Reich und fördern so die Solidarität der allgemeinen Judenheit. Unabhängiger Orden Bnei Brit. Er wurde 1842 in den Vereinigten Staaten von Nordamerika von den aus dem östlichen Europa eingewanderten Juden unter dem Namen United Order Bnei Brit gleich Söhne des Bundes, abgekürzt UOBB, gegründet. Das Grundprinzip des Bundes verlangt die Förderung der höchsten Interessen der Juden und die gedeihliche Entwicklung des geistigen und moralischen Charakters des Judenstammes. Er ist also kein reiner Wohltätigkeitsbund. Die erste Loge in Berlin wurde 1883 gegründet, die Großloge in Berlin mit der Bezeichnung 8. UOBB zählt jetzt über 80 Tochterlogen, davon 3 in Berlin. Der Orden ist in zahlreichen Logen über alle Weltteile verbreitet und hat die geistige Führerschaft des Judentums zugleich mit der politischen Vertretung seiner internationalen Interessen in Gemeinschaft mit der Allianz Israelite. Die Vorsitzenden der jüdischen Kampfvereine sind Mitglieder des Bundes. James Simon spielt eine Rolle darin. Von dem Deutschen Großlogenbund ist der UOBB als ein Geheimbund bezeichnet worden, dem sich die Mitglieder deutscher Logen nicht anschließen dürfen.